Hause der Liebe fuhren und schäumen mir um das Herz. Zwei tiefe Augen zogen mich mächtig niederwärts. Ich lockte der Nixe Gemunkel, die wunderliebliche Meer, als ob die Erde dunkel und leuchtend die Tiefe wär, als ob die Erde dunkel und leuchtend die Tiefe. Die seligste Ferne dort unter reizenden Meer, als könnt ich des Himmels Sterne dort greifen in blauer See, als könnt ich des Himmels Sterne dort greifen im blauer See. Nun brausen und schäumen die Wogen und hüllen mich allwärts ein.